نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterrichtsfach Arabisch und Deutsch. Deshalb Geduld zeigen, natürlich auch für die Brüder und Schwestern, die im Internet sind. Man sollte Geduld zeigen. Ich rede erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch, inshallah. Heute machen wir weiter, inshallah, mit Subul Assalam. Mit Subul Assalam. Und wir waren bei Hadith Rahmen der 47. Faida. Fi Hikmati Shar'iyyati al-Nawafil. أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري مرفوعا: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تمة، وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم الصيام كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. الحديث صحيح وهو في صحيح الجامع. حكمة النافلة أن الإنسان إذا ما أتم الفريضة، تمام الفريضة يكون مثلا أنه ما صلى في وقت، ناسي صلاة، خشوعه في الصلاة ما كان تاما، أخطأ في صلاته، هذه الأمور كلها تدخل تحت الإتمام. فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول انظروا في صلاة في الفرض أولا، فالملائكة تنظر في الفرض، فإذا لم يكن تاما يؤخذ من النافلة ويتم به الفرض، وهكذا في الزكاة وهكذا في الصيام. وهذه حكمة شرعية النوافل، ليس فقط في الصلاة وإنما في كل شيء، يعني الأمور المستحبة الزائدة عن الواجب حتى الإنسان يتم بها ما نقصه من الواجب. هذه الحكمة العظيمة. روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، رواه الإمام أحمد، ولكن حديث خارجة الذي هو إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، رواه الإمام أحمد. بارك الله فيكم. Das erste, was wir heute machen, ist, der Autor hat uns sozusagen eine Erklärung gegeben, oder nicht der Autor, Bulugh al-Maram, ist von Ibn Hajar al-Asqalani, sondern Al-Imam al-San'ani, rahimahullah ta'ala, hat so eine Art, wie wichtig ist, dass man freiwillige Gebete, zusätzliche gute Handlungen, zusätzliche gute Gebete verrichtet. Anhand ein Hadith, was wir schon behandelt haben, aber trotzdem, Imam Ahmed und Abu Dawud und Ibn Majah und Al-Hakim von Tamim al-Dari, er sagte, das Erste, dass Allah subhanahu wa ta'ala, oder wofür Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Diener abrechnet, ist das Gebet. Das Gebet wird zum Ersten sozusagen zu abrechnen am letzten Tag kommen. Wenn das Gebet dann vollkommen war, dann wird dieses Gebet vollkommen oder vollständig, lieber vollständig. Wenn das Gebet vollständig war, dann wird das Gebet vollständig geschrieben. Aber wenn das Gebet nicht vollständig war, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Engeln, schaut mal, ob mein Diener freiwillige oder zusätzliche Gebete hat. Dann vervollständigt ihr die Pflichtgebete von freiwilligen Gebeten. Und wird das mit Al-Zakah gemacht und mit As-Siyam und dann mit anderen Handlungen. So wird sozusagen verfahren mit den Handlungen am letzten Tag. Und deshalb ist das Gebet, das freiwillige, das zusätzliche Gebet wichtig. Weil wir vielleicht ein Gebet gebetet haben, unvollständig, falsch, ohne Demut. Manche Gebete hat man überhaupt vergessen. Oder manche Leute haben manche Gebete nicht gebetet. Durch die freiwilligen Gebete werden die Pflichtgebete vervollständigt. Und das ist die Wichtigkeit. Dann kommen wir zu Hadith 347. Al-Imam Ahmed hat von Amr ibn Shu'ayb, von seinem Vater, von seinem Großvater berichtet, so wie Hadith Nummer 346. Hadith 346 war, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch sozusagen ein Gebet gegeben, das ist wichtiger für euch als das teuerste in eurem Leben, als die roten Kamele. Damals waren die roten Kamele am teuersten. Da hat man gesagt, welches Gebet? Er hat gesagt, Salat al-Witr. Witr-Gebet. Ungerade Zahl. Was man zwischen Salat al-Isha bis Salat al-Fajr betet. Das ist zwischen nach dem Salat al-Isha, nach dem Nachtgebet, bis vor der Dämmerung sollte man dieses Gebet beten. Al-Hadith al-Thamin wal-Arba'in, بعد الثلاثمائة, an Abdullah ibn Buraida, an Abihi, قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد وهذا الحديث مختلف فيه فهناك من حسنه وصححه من أهل العلم وهناك من ضعفه ففي حال تصحيحه معناه أنه الوتر سنة مؤكدة وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أما هناك من أهل العلم من جعل هذا الحديث دليلا على الوجوب لكن الصحيح تكلمنا المرة الماضية عن ذلك أن الوتر مستحب وليس واجب والله تعالى أعلم. حديث عبد الله بن بريدة erzählte von seinem Vater بريدة بن الحصيب dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte Witr ist wahr الوتر ist wahr wer kein Witr betet ist nicht von uns diese Überlieferung ist schwach. Und bei manchen Gelehrten ist diese Überlieferung sahih, wie bei Al-Hakim. Wenn wir sagen schwach, dann brauchen wir das nicht zu handeln. Wenn wir angenommen sagen, diese Überlieferung wäre authentisch, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, dass Al-Witr Pflicht ist, oder dass Al-Witr eine sicher empfehlenswerte Handlung ist und empfohlen ist. Und das ist wallahu ta'ala alam bezüglich Al-Witr. Und dann haben wir das erklärt, voriges Mal, dass Al-Witr anhand auch Hadith von Ali, radhiyallahu alayhi, und anhand Hadith von anhand der Aussage von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Al-Witr eine empfehlenswerte Handlung ist oder empfohlene Handlung ist und nicht Pflicht, wallahu ta'ala alam. Aber das Hadith ist daif. الحديث التاسع والأربعين بعد الثلاثمائة وعن بعد الثلاثمائة وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي: يا رسول الله أتنام قبل أن تتم؟ قال: يا عائشة، إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4، كان يصلي 4، ويفهم أنه كان يصلي، ممكن يصلي 4 بعدين ينام، ثم يصلي 4، ممكن يصلي 4 بعدين 4 بعدين ينام. لذلك قالت له عائشة: أتنام قبل أن توتر؟ لأن الثلاثة هي الوتر وكلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينام قلبي، ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي. فالأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وهنا بارك الله فيكم، أهل العلم اختلفوا في قضية يصلي 4، هل يصلي 4 ركعات متواصلة أم يصلي 4 ركعات اثنتين اثنتين. هناك من قال أن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين، ولكن قالت 4 لأنه ما فصل بينهما بكثير. ولكن الواضح والظاهر هنا بارك الله فيكم أنه يصلي 4، فكان يصلي 4 4 ثم 3. قالت: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني لا تسأل هذا السؤال، لأنه معلوم معلوم لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل، هذا معلوم، فلا تسأل عن شيء معلوم. واختلفت طبعا ألفاظ الحديث، لما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي 13 ركعة، 13 ركعة، طيب هنا وصلى 13 ركعة، وقالت ما كان يزيد في رمضان الفغري عن على 11 ركعة، طيب كيف التوفيق؟ التوفيق هنا أنها جمعت ركعتي الفجر لهما، يعني قبل الصبح ركعتين، وفي رواية 15 وجمعت لهما ركعتي سنة العشاء، يعني بعد العشاء. وقالت كذلك عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك ب5. شوف، هناك يوتر ب3، هون يوتر ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني 5 ركعات يصليها مرة واحدة، ركعة ثم الثانية لا يجلس، الثالثة لا يجلس، الرابعة لا يجلس، الخامسة يجلس للتشهد يسلم. يعني يفهم من ذلك يصلي 2 2 2 2 ثم يصلي 5 مجتمع. وقالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، وكان يصلي من الليل صلوات الله وسلامه عليه، لأن الوتر من بين طلوع من بين عفوا صلاة العشاء، وهنا يصلي الإنسان الوتر. حديث 349، عائشة رضوان الله عليها زاكت ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات فيدا ان رمضان نخ او سهل فون رمضان ميع هات فيدا ان رمضان نخ او سهل فون رمضان ميع الف ركعة جبيتت هات مي ميع الف ركعة جبيتت ان دنخت هات في ركعة جبيتت Frag nicht nach Länge und Art des Gebetes. Und dann betet er 4, auch frag mich, und dann betet er 3. Dann sagte Aisha, o Prophet, du schläfst, bevor du Witr betest. Der Prophet sagte, ja Aisha, o Aisha, meine Augen gehen zu oder schlafen, aber mein Herz bleibt wach. Das war Al-Bukhari Muslim. In einer anderen Überlieferung von Aisha, sie sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat 10 Raka'a in der Nacht gebetet und dann hat er eine Raka'a als Witr gebetet. Und er hat 2 Raka'a vor dem Frühgebet gebetet, dann sind das insgesamt 13 Raka'a. So sagte Aisha radhiyallahu anha. Das bei Al-Bukhari und diese Überlieferung, das ist bei Muslims. Das heißt, barakallahu fikum, in der Nacht zu beten sind 11 Raka'a maximal. So versteht man den Hadith von Aisha. Das heißt, man könnte das so verstehen, der Prophet Muhammad hat 4 Raka'a gebetet und dann hat er geschlafen und dann ist er wieder aufgestanden und er hat weiter gebetet. Oder der hat 4 Raka'a, 8 Raka'a gebetet, dann hat er geschlafen, dann ist er aufgestanden und er hat die 3 Raka'a gebetet. Und die Propheten, wenn sie schlafen, dann schlafen sie nicht mit dem Herzen, sondern nur die Augen schlafen und mit den Herzen, man sagt, die erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine natürlich andere das ist eine Eigenschaft für die Propheten. Wie hat der Prophet Muhammad s.a.w. gebetet? Er hat 4 Raka'a gebetet, dann 4 Raka'a gebetet, dann 3. Ja, aber wir haben doch ein Hadith, die Gebete in der Nacht, die sind paarig. Das ist 2 Raka'a. Und hier sagt Aisha 4. Manche Gelehrten haben gesagt, ja, Aisha hat 2 als 4 gezählt. Aber der Prophet hat 2 gemacht, dann schnell hat er Salamu alaikum gesagt, dann schnell hat er mit den anderen 2 angefangen. Aber man konnte hier das nicht so bestätigen, weil es dafür keinen Beweis gibt. So, man kann sagen, entweder du betest 2, so weiter, oder du kannst auch 4 beten, dann 4 beten. Und bei 4 versteht man, dass der Prophet nur bei der letzten Raka'a sich gesessen hat für Tashahud. 4, dann 3. So kann man Witr. Und als Aisha gesagt hat, 13 Raka'a, sie meinte auch die 2 Raka'a vor dem Frühgebet dazu, 11 plus 2 sind 13. In einer Überlieferung 15. Ja, da hat sie dazu die 2 Raka'a nach Isha, freiwilliges Gebet nach Isha, 2 Raka'a addiert. Dann 2 Raka'a nach Raka'a Pflichtgebet, Frühgebet, dann sind das 15 insgesamt. Aber es gibt noch eine andere Überlieferung von Aisha. Sie sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat 13 Raka'a in der Nacht gebetet und er hat 5 Raka'a als Witr gebetet. 5. Und er saß nur in der letzten Raka'a. Das bedeutet, das ist in Ordnung, dass man 5 Raka'a als Witr betet. 5 Raka'a als Witr kann man beten. Das heißt, man betet die erste Raka'a, dann die zweite und dann sitzt man nicht und macht man Tahiyyatul Lillah. Dann macht man weiter. Dritte, vierte, fünfte. Bei fünften dann am Ende sitzt man und macht man Tahiyyatul Salam Aleikum, Salam Aleikum. Und Aisha dann erzählte auch, der Prophet Muhammad s.a.w. hat in der Nacht gebetet. In der Nacht gebetet. Das wird vom gesamten Nacht gebetet, in der gesamten Nacht gebetet. Und sein Witr Gebet war immer zu spät. Al-Sahar ist sozusagen, wenn das in der Nacht zu spät geworden ist. So hat der Prophet Muhammad s.a.w. gebetet. Das bedeutet, man kann Witr Gebet am Anfang der Nacht beten, in der Mitte, Ende der Nacht, wie du willst. Du kannst schlafen, dann aufstehen, Witr beten. Du kannst sofort nach Isha Witr beten und dann schlafen, wie du willst. الحديث 50 بعد 300 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. قالوا لا تكن مثل فلان كان يقوم الماضي. يعني ما ذكر يا عبد الله لا تكون مثل فلان من الناس وذكر الاسم، لا، لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل وتركه. وفي هذا الحديث دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأنه كان لو كان واجب لكان النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذا الفعل، يعني ترك الوتر كان ذمه ذما أبلغ. ولكن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الليل بقوله لا تفعل مثله، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال فقط فترك قيام الليل، لو كان قيام الليل واجب لكان النبي صلى الله عليه وسلم بين له هذا الأمر. بارك الله فيكم. حديث غاية هندة فنفسي عبد الله بن عمر بن العاص. عبد الله بن عمر بن العاص زاكتي دي بزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكتي يا عبد الله دسويت دين الله او ده زي النام زي نيشت في بيرزون سو und er hat seinen Namen nicht genannt. Diese Person hat in der Nacht gebetet und die Person hat das verlassen. Das ist bei Bukhari Muslim das Hadith. Sei nicht wie die Person, die das Gebet in der Nacht verlassen hat. Die Gelehrten sagen, und das ist hier ein Beweis, dass in der Nacht zu beten nicht Pflicht ist, sondern eine empfehlenswerte Handlung oder eine empfohlene, wünschenswerte Handlung, empfohlene Handlung und nicht Pflicht. Weil wenn das Pflicht wäre, dann hätte der Prophet was hat nicht den Namen von den anderen gesagt. Er hat keinen Namen erwähnt. Er hat nur gesagt, Fulan. Fulan, das wird X. Eine Person. Aber er hat nicht gesagt, wer genau. Und wir haben heutzutage ein Problem diesbezüglich. Wenn wir etwas sagen, zum Beispiel, angenommen, sagen, man sollte nicht wie diejenigen sein oder wie diejenigen Leute sein, die das und das tun. Dann kommt einer zu dir, der sagt, du meinst mich? Du hast die ganze Rede, die ganze Zeit von mir gesprochen. Ich habe wohl nicht von ihm gesprochen, ich habe gesagt, allgemein. Aber subhanallah, der Shaitan. Der Prophet Muhammad s.a.w. bringt uns bei. Brauchst du nicht den Namen zu sagen. Rede über die Tat. Sei nicht wie die Leute, die das machen. Sei nicht wie die Person, die Al-Witr-Gebet oder Nachtgebet verlassen hat. Weil das nicht in Ordnung ist. كنو والله تعالى أعلم. الحديث 51 بعد 300 وعن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وهذا مر معنا، وهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب. حديث تغامدة أن فمسك علي رضوان الله عليه ساكته Leute vom Koran, Leute vom Koran, das sind Leute, die Koran lesen, Koran verstehen. Betet Witr, weil Allah subhanahu wa ta'ala einzig ist und er liebt Witr. Witr normalerweise ist ungerade Zahl, das ist 1, 3, 5 und so weiter. Und als er gesagt hat, Allah Witr, das wird Allah ist einzig, es gibt nicht zwei. Einzig von Raka'a ist, und man kann Witr mit einer Raka'a. Dies Hadith ist Beweis, Barakallahu Fikum, dies Hadith ist Beweis, dass Al-Witr keine Pflicht ist. Dass Al-Witr keine Pflicht ist, Wallahu Ta'ala Ala. Sondern empfohlen. 352, und an Ibn Umar radiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wa sallam, قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني خلي صلاتك في آخر الليل وتر. آخر صلاتك من الليل تجعلها وتر. طيب هل يجوز أنه تنام بعد الوتر تستيقظ؟ نعم. هل يجوز صلي الوتر في أول الليل؟ نعم. هل في آخر الليل؟ كما تحب، كما تحب. ابن عمر اتسيلتي فم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دست بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكتي macht das letzte oder verrichtet als letztes Gebet Witr Gebet von der Nacht. Das letzte Gebet von der Nacht ist Witr. Macht das als letztes. Ist das jetzt Pflicht, dass man als letztes Gebet Witr betet? Nein. Du kannst Witr Gebet am Anfang der Nacht machen, du kannst es in der Mitte der Nacht machen, du kannst schlafen, dann wieder aufstehen und ein Witr beten, aber hauptsächlich, wenn du besser machen willst, dann mach das letzte Gebet vor dem Schlafen. Oder schlaf und nach dem Schlafen steh auf und bete Witr. Aber vor Fajr, vor Dämmerungszeit. Hadith ist klar. Ibn Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la witrani fi layla. La witran fi layla. يعني ما يجوز الإنسان أن يصلي وتران، أن يصلي وترين في ليلة واحدة. يعني مثلا الإنسان صلى وتر ثم نام فاستيقظ، ما يصلي مرة أخرى وتر. الإنسان صلى خلف الإمام في رمضان وتر، ما يروح البيت يصلي وتر مرة أخرى. وتر واحد في الليل، في الليلة الواحدة وتر واحد. Talq ibn Ali sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört. Er sagte, keine zweimal Witr in einer Nacht. Das bedeutet kein Witran. Witran bedeutet zweimal Witr Gebet. Du darfst nicht zweimal Witr verrichten in einer Nacht. Das heißt, es gibt nur einmal Witr. Das war Imam Ahmed und Ibn Hibban hat das als sahih bezeichnet. Wenn du Witr gebetet hast, dann genug. Nur ein Witr. Aber du kannst nicht zum Beispiel jetzt drei Raka beten in der Nacht und dann schläfst du, dann stehst du wieder auf und dann betest nochmal drei Raka oder eine Raka. Das geht nicht. In einer Nacht nur ein Witr. Wallahu ta'ala ala. الحديث الرابع والخمسين بعد الثلاثمائة وعن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يوتر بهذه مرة علينا هذا الحديث كذلك. طيب عندت فيهم فمسك Ubay ibn Ka'b sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein Witr-Gebet gelesen in der ersten Raka nach al-Fatiha sabbih ism rabbika al-a'la, in der zweiten Raka nach al-Fatiha qul ya ayyuhal kafirun, in der dritten Raka nach al-Fatiha qul huwa Allahu ahad. Und in einer Überlieferung, und er hat kein Taslim gemacht außer am Ende, das wird in drei Raka zusammen nur einmal gegessen am Ende. Und das haben wir schon, diese Überlieferung haben wir schon. Da brauche ich nicht jetzt alles nachzuholen. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. يعني سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، في الثانية قل يا أيها الكافرون، في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. يعني أحيانا يقرأ المعوذتين. Es gibt auch einen Überlieferung von Aisha bei Abu Dawud Tirmidhi, die sagt ja, in jeder Sura hat der Prophet Al-Fatiha, in jeder Raka'a hat der Prophet Al-Fatiha und noch Sura. قل سبح اسم ربك الأعلى, dann قل يا أيها الكافرون beim zweiten. Beim dritten hat er قل هو الله أحد und die beiden قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. السادس والخمسين بعد الثلاثمائة عن أبي سعيد عن أبي أوتر قبل أن تصبحوا رواه مسلم ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. أوتر قبل أن تصبحوا يعني الوتر يكون قبل دخول الفجر. أما إذا دخل عليه الفجر ونام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، وهذا حديث 357. كذلك عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. ولكن كيف يصلي؟ هل يصليه وترا يعني ثلاثة أو خمسة أو سبعة، أو يصليه شفعا يعني أربع أو ست أو ثمان أو 12 ركعة؟ والظاهر أنه شفعا وليس وترا. هناك من العلم قال يصليه وترا، ولكن الصحيح حديث عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم عن صلاة الليل فليصليها 12 ركعة في النهار. فقال أهل العلم إذا كان يصلي مثلا ثلاثة في الليل ثلاث ركعات فيصليها في النهار أربعة، كان يصلي خمسة يصليها ستة، لأنه خلص الوتر وقته إلى صلاة الصبح إلى وقت صلاة الفجر. حديث زكسن في مفسك دغاية من زكسن في مفسك أبي سعيد الخدري قتصيل تيدس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته مخت بيتت وتر بفور إير bevor die Dämmerung eingetroffen ist. Betet. Wutter, wenn die Dämmerung eingetroffen ist und man hat kein Wutter gebetet, dann betet man kein Wutter. Dann betet man kein Wutter mehr. Aber Hadith 357, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Al-Wutter verschlafen hat oder vergessen hat, dann sollte man Al-Wutr beten, wenn man aufgestanden ist oder wenn man sich erinnert hat. Aber wie können wir das verstehen? Wie können wir die beiden Hadithe verstehen? Das heißt, man betet normalerweise Al-Wutr vor Fajr, vor Dämmerungszeit, vor Fajr-Zeit. Bis Dämmerungszeit betest du Wutr. Danach, dann ist das nicht mehr die Zeit von Wutr. Was machst du hier? Was machst du hier? Da gibt es zwei Meinungen von Gelehrten. Eine Meinung besagt, ja, man kann Al-Wutr schon beten, auch trotzdem. Du betest drei Rak'an sonst. Und die anderen sagen, aber was Aisha erzählt hat, war, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer in der Nacht nicht gebetet hat oder vergessen hat oder verschlafen hat, dann betet man am Tag, aber nicht mehr ungerade Zahl, sondern 12 Rak'an. Du betest normalerweise 11 Rak'an in der Nacht. Wenn du verschlafen hast und nicht gebetet hast, dann betest du 12. Da haben die Gelehrten gesagt, wenn du immer Wutr betest, 3. Und du hast das verschlafen und du hast das nicht gebetet und die Dämmerung ist eingetroffen, dann betest du 4. Du betest das nicht mehr ungerade, du betest gerade Zahl. Und das ist, wallahu alam, die richtige Aussage. 358. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل وذلك أفضل. خفت أن تقوم آخر الليل فصل أوله ونام، ولكن إذا أنت تعلم أنك ستقوم إن شاء الله آخر الليل فنام، وقبل الفجر استيقظ وصلي الوتر، فهذا أفضل، هذا أفضل لك. وهو صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أوله، والله تعالى أعلم. جادر erzählte, dass der Prophet Muhammad sallam sagte, wer das befürchtet, dass man nicht in der letzten Drittel der Nacht aufsteht, dann sollte man Witr beten am Anfang der Nacht, an Anfangszeit der Nacht. Und wer aber, wer hofft, dass man, wenn man hofft, dass man in der letzten Drittel der Nacht aufsteht, da sollte man in dieser Zeit, in der letzten Drittel der Nacht beten, weil die Engel dieses Gebet bezeugen und das ist besser. Das heißt, besser ist, Witr-Gebet vor, das wird zu spät zu verrichten. Zu spät zu verrichten, wenn man will. Aber wenn man Angst hat, dass man nicht aufstehen kann, dann betet man, bevor man schläft, und dann schläft man. Das heißt, es gibt Möglichkeiten. Salat al-Witr betet man nach Isha, von nach Isha, nach Nachtgebet, bis Morgendämmerung. In dieser Zeit kannst du Witr beten. Die beste Zeit ist, fürchtest du, dass du aufstehst, dann lieber, du betest das, bevor du schläfst. Aber wenn du Besseres machen willst, dann mach das in der letzten Drittel. Wenn du auch 5 Minuten vor Frühgebet betest, ist es in Ordnung. Wann ibn Umar, das wird die Zeit, wenn ich sage Frühgebet, dann meine ich die Zeit, die Dämmerung. Wann ibn Umar, رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. إذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة الليل والوتر راح خلص، فأوتروا قبل طلوع الفجر، يعني الوتر يكون قبل طلوع الفجر. ابن عمر erzählte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, wenn die Morgensdämmerung, wenn die Morgendämmerung eingetroffen ist, dann ist keine Zeit für das Gebet von der Nacht oder von Witr. Deshalb verrichtet das Witr-Gebet vor Morgendämmerung. Vor der Dämmerung sollte man ein Witr-Gebet verrichten. Das haben wir alles schon. Man könnte jetzt die Frage stellen, warum ich heute schneller als normal bin. Weil wir das schon behandelt haben. Und wenn man die Unterrichte wiederholt und wenn man das nochmal zuhört, dann wird man hier die ganzen Informationen nochmal senden in anderen Unterrichten. Wir haben schon so gemacht. Ja, ich barakallahu fikum, nahin gekellemna an hadhi al-masail kulla. تكلمنا عن هذه المسألة. 60 بعد 300. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وتكلمنا عن صلاة الضحى، بارك الله فيكم، تكلمنا عن صلاة الضحى، وصلاة الضحى ركعتين إلى صلاة الضحى تصلى ركعتان إلى 8 أكثرها 8. واختلف أهل العلم على 6 أقوال فيها، منهم من قال مستحبة، منهم من قال لا تشرع إلا لسبب، منهم من قال لا تستحب، منهم من قال مرة ومرة، ومنهم من قال في البيوت وليس في المساجد، ومنهم من قال أنها بدعة، ولكن أرجح الأقوال أنها مستحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة رضوان الله عليه بركعتي الضحى، والحديث في ذلك مشهور واضح، أن على كل سلامي، كل ابن آدم عندما يستيقظ تطلع الشمس عليه، فعلى كل سلامي صدقة، وإذا أردت أن تتصدق عن كل سلامي فصلي ركعتي الضحى. وله عنها أي لمسلم أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إذا كان يأتي من مغيب فيصلي. طبعا أن عائشة ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلمنا عن المرة الماضية، أن يشهد لذلك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. قالت أنا ما رأيت يصليها ولكن أنا أسبحها، أنا أصليها. فإذا صلاة الضحى سنة مستحبة وهي تداوم عليها كانت عائشة رضي الله عليها، ويعني طبعا ليست، ولكن ليست مثل الرواتب، يعني ليست سنة مثل سنن الرواتب. بارك الله فيكم. دغيا من دزيس عائشة رضي الله عليها زاكتي لبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هاد الضحى جبيت في ركعة سو الله ذل جبيت ونسو الله ذل جبيت دس باي مسلم وند آخ زي زاكتي التي كفخات وردن است Hast du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass er Ad-Duha gebetet hat? Die hat gesagt, nein, ich habe ihn nicht gesehen. Aber als er weg war und dann zurückgekommen ist, schon. Und sie sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen. Ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals gesehen, Ad-Duha beten. Das heißt, sie hat ihn nicht bei Ad-Duha gebet gesehen, dass er Ad-Duha gebet gebetet hat. Aber ich bete das oder ich mache das regelmäßig. Aisha sagte, ich mache das regelmäßig. Die Gelehrten bezüglich Salat al-Duha haben unterschiedliche Meinungen getroffen. Und die sind sechs. Sechs Meinungen. Manche haben gesagt, das ist eine fehlens empfohlene Handlung oder erwünschte Handlung. Andere haben gesagt, das macht man nur, wenn man einen Grund dafür hat. Andere haben gesagt, das ist überhaupt nicht empfehlenswert. Andere haben gesagt, manchmal beten immer, ständig. Und andere haben gesagt, das wäre Neuerung. Natürlich, barakallahu fikum, Salat al-Duha ist eine empfehlenswerte, empfohlene Handlung, weil der Prophet Muhammad s.a.w. in einer anderen Überlieferung sagte, jeder Mensch, der aufsteht, muss für jeden Knochen, was du hast, musst du jeden Tag eine gute Tat begehen. Du hast 360 Knochen, du machst jeden Tag 360 Almosen, 60 gute Taten. Wenn du das Ganze sparen willst, dann betest du es bei Rak'ah von Duha. Und der Prophet Muhammad sallam, als er in Mekka angetroffen war, bei Befreiung von Mekka, der hat 8 Raka gebetet und die waren diese 8 Raka von Ad-Duha. Wann ist die Zeit von Ad-Duha? Die Zeit von Ad-Duha ist, wenn die Sonne hoch im Himmel geworden ist, nach Sonnenaufgang, bis vor Mittaggebet so ungefähr, jetzt wollen wir zeitmäßig sagen, du kannst Salat al-Duha nach halbe Stunde oder 20 Minuten nach Sonnenaufgang beten, bis ungefähr halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor Mittaggebet. In dieser Zeit kannst du al-Duha beten. 2 Raka, 4 Raka, 6 oder 8 maximal. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wa an Zayd ibn Arqam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Salatul awwabina hina tarmadu al-fisal. ترمض الفصال. الفصال أولا الفصيل من هو؟ هو ولد الناقة. الفصيل هو ولد الناقة. ترمض الفصال بس فصلاة الأوابين. الأواب هو الرجاء إلى الله بترك الذنب وفعل الخيرات. الأواب هو الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يفعل الخير ويترك الشر. فصلاة الأوابين حين تكون الشمس حارة مرتفعة في السماء ولم يذكر لها عددا والله تعالى على وعلم بارك الله فيكم أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى والله أعلم. طيب عندك أنا زي سي زيد بن أرقم رضوان الله عليه زاكته دس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته صلاة الأوابين دس كبيت فن الأوابين إيش بدأ الأوابين أكليغن الأوابين إست حين ترمض الفصال. الفصال إيش مش هي دس وورد دس أكليغن إن ديزم حديث صلاة دس وورد دس كبيت الأوابين ديزن دي لويتة دي دس كوتة تون und dass sie das Schlechte verlassen. Und sie kehren immer zu Allah subhanahu wa ta'ala mit Gutem zurück. Tarmad, Tarmad, das ist, wenn die Sonne sehr heiß und sehr warm wird. Das wird sehr warm, wenn das sehr warm ist. Al-Fisal, das ist Plural von Fasil. Al-Fasil ist der sozusagen Nachkommen, die Nachkommenschaft von den Kamelen. Das bedeutet, was sagt man jetzt für die Tiere? Sohn von Kamel, was ist der Sohn von Kamel? So sagen, dass das die Nachkommenschaft von einem Kamel. Und wenn diese, wenn das sehr warm ist, wie die kleinen Kamele, ja, weil das bei ihnen das merkt, bei den Kamelen. Und wenn die Sonne so hoch geworden ist und so heiß ist und diese Leute beten vor Allah subhanahu wa ta'ala, dann sind diese Leute Awabin. Das bedeutet, die sind Leute, die zu Allah zurückkehren mit Gutem und die verlassen das Schlechte und die vermehren das Gute. Das sind Al-Awabin. Allahu alam, das ist Salat al-Duha. Das ist Salat al-Duha selbst. وعن أنس رضي الله عنه قال 362 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. الحديث ضعيف الحديث ضعيف. لأن فيه حسين بن عطاء حسين بن عطاء فيه. Anas überlieferte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hätte, wer Abduha 12 Rak'a betet, baut Allah subhanahu wa ta'ala für ihn ein Haus im Paradies. Das bei Tirmidhi, aber diese Überlieferung ist schwach. Warum? Weil jemand in der Überlieferungskette vorkommt, der heißt Hussein ibn Atta und er war schwach. Jetzt hat diese Überlieferung schwach. 363 an Aisha radiallahu anha قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات رواه ابن حبان في صحيحه. خلال الآن شلون نجمع انتبهوا دقة أهل العلم. قال أهل العلم لما نفت الرؤية نفت أن تكون قد رأته ولكن هنا أثبتت الصلاة فهذا لا يعني أنها رأته يصلي إنما علمت أنه صلى في بيتها ولكن ما رأته. شوف الدقة رضوان الله عليها. أو يعني هناك كثير من الأمور التي قالوا غفلت عن هذا أو نسيت ولكن أسلم شيء أن يقال أنها يعني ما رأته يصلي إن قالت إلا من مغيبه يعني إذا كان يرجع من مغيب فكان يصلي الضحى فيبدو أنها عنت هذا الأمر. كما ذكرنا 360 مفصلة يجزئ من ذلك ركعتا الضحى حديث أبو ذر والله عليه الحديث عند مسلم. عائشة رضي الله عليه زاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كان سمينا خوزا Und er betete bei mir 8 Raka'a Duha. Er betete Duha-Gebet 8 Raka'a. Ibn Hibban hat das überliefert. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar, Aisha sagte, ich habe den Propheten nicht gesehen, dass er Duha gebetet hat. Und hier sagt sie, der Prophet hat doch 8 Raka'a gebetet bei mir. Wie könnte man das jetzt sozusagen kombinieren? Bei ihr gebetet, aber sie hat ihn nicht gesehen. Und dort wurde sie gefragt, ob sie ihn gesehen hat. Sie sagt, gesehen nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber gebetet hatte ich schon. Und so versteht man. Und schaut mal, wie die Gelehrten und die Sahaba und die Sahabiyat konkret waren. Aisha sagte, ich habe ihn nicht gesehen. Aber er hat das gemacht. Und das ist sehr sozusagen präzise und das ist sehr detailliert, wie sie das Wissen vermittelt haben. Und wie ich schon erzählt habe, Barakallahu fikum, Hadith Abu Dharr radhiyallahu alayhi, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt 360 Mafsal, sozusagen wie Gelenke oder Knochen, bei uns allen. Und du musst jeden Tag für jeden Knochen oder für jedes Gelenk, jeden Tag eine gute Tat beginnt. Das wird jeden Tag musst du 360 gute Taten begehen. Jeden. Aber du kannst das sparen, indem du 2 Raka von Abduha betest. Wenn du 6 machst, wenn du 8 machst, ist es in Ordnung. Salat al-Duha ist zwischen 2 und Barakallahu fikum. So ist das bezüglich Salat al-Duha. Und bezüglich Salat al-Witr. Und somit, Barakallahu fikum, kommen wir zu Ende dieses Kapitels auch. Dann haben wir jetzt, dann kommen wir, inshallah, zu neuen Kapitel. Und das ist Kapitel 10, Babu Salat al-Jama'a wal-Imama. Und das machen wir, inshallah, später, weil wir Pause, inshallah, nehmen werden. Unsere Pause wird ungefähr einen Monat dauern. Das wird nach einem Ta'ala. Die Unterrichte, morgen inshallah ist der letzte Unterricht, dann machen wir eine Pause. Möge Allah subhanahu. Oder vielleicht morgen auch mache ich keinen Unterricht. Wir werden in die Pause kommen, inshallah. Salat al-Jama'a wal-Imama. Barakallahu fikum fiha fadl Salat al-Jama'a. Wa man ya'um al-Nas. أقرأهم لكتاب الله يعني الذي يعرف يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويقرأ بشكل أفضل هو الذي يؤم الناس أما الذي ما يقرأ بشكل صحيح أو هناك من يقرأ أفضل منه فلا يؤم الناس ولا يفعل ذلك لوحده يعني إذا تعرف نفسك أنك أنت ما تعرف تقرأ بشكل جيد أو هناك أفضل منك فاترك الذي يفضلك يعني قل أنت أفضل مني فأنت اقرأ في الناس بارك الله فيكم das nächste Mal werden wir inshallah nach der Pause werden wir anfangen mit dem Gebet mit der Gemeinschaftsgebet und mit der Imame das wird wer Imam macht wie wichtig ist das Gemeinschaftsgebet was ist Urteil von Gemeinschaftsgebet anhand Hadithen Und natürlich auch, wer Imam macht. Derjenige, der Imam macht, ist derjenige, der das meiste Wissen vom Koran hat, dass der Koran liest, richtig liest. Und deshalb ist die Sache so bei uns im Islam, derjenige, der besser Koran liest und der natürlich richtige Aqidah hat und so weiter, sollte Imam machen. Und wenn man selber weiß, dass jemand besser den Koran lesen kann, dann sollte man denjenigen sozusagen das geben, vorangeben. Sag ja, du liest Koran besser als immer. Aber wenn man das nicht macht, dann macht man selber sozusagen einen Fehler. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, ja umm al-qawm, aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah. هذا إن شاء الله سنتكلم عليه كله في الدروس القادمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعل ما نقدم في ميزان حسنات الجميع. وإن شاء الله يعني الإنسان عنده الآن شهر كامل أو أكثر حتى يراجع هذه المعلومات التي أخذناها في الدروس، وكلها موجودة في الإنترنت. يعني الدروس كلها موجودة صوتية في الإنترنت، يستطيع الإنسان أن يسمعها ويقيد، وإذا كان عنده أسئلة فيسأل. بارك الله فيكم. من hat Zeit jetzt so ungefähr ein Monat oder mehr vielleicht auch, um diese Unterrichte, die wir schon gemacht haben, und die sind jetzt voll. Die ganzen Unterrichte sind im Internet. Das wird auch audiomäßig. Und da könnte man das nochmal zuhören. Da könnte man auch, wenn man etwas nicht verstanden hat, oder die Fragen notieren, was man nicht verstanden hat. Und da hat man gute Möglichkeit, um diese Wiederholung zu machen. Wir sind jetzt bei Buch vom Gebet. Und wir haben 9 Kapitel schon vom Gebet genommen. Und wir sind bei Hadith. Das letzte Hadith war heute, was wir gemacht haben. Nicht, dass wir das nächste Mal falsch machen. Wir haben 363 Hadithe noch schon hinter uns. Das wird die im Buch sind, aber wir haben natürlich mehr als 363 Hadithe schon gelernt. Das wird, die sind fast 1000. Fast 1000 Hadithe haben wir schon, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang gelernt. Mit vielen Aussagen von den Gelehrten, mit vielen Interpretationen. Gelehrten, mit vielen authentisch ist, ob das Hadith schwach ist, daif ist, ob das Hadith stark ist, sahih ist und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wenn man Fragen hat, إذا عندكم أسئلة تفضلوا عندنا 4-5 دقائق إلى الصلاة. ما عندكم أسئلة كما المعتاد. تفضل. لا، صلاة الضحى ما تصليها جماعة، إنما تصليها فردا. صليها فردا، لا يثبت فيها صلاة جماعة. أما صلاة الوتر إذا صليت أحيانا مع زوجتك فلا بأس. داف من صلاة الضحى إن جماعة بيت الانكمانشافت ناين. صلاة الضحى بيت منيش إن كمانشافت. صلاة الوتر، صلاة الوتر داف من منشمال مدفخاو ودسو بيتن الجماعة، وإن رمضان سوفيزو بيت مندس إن جماعة. أبا الضحى نيشت دا بيت من أينسن. Da betet man einzeln. Außer in einem Fall, illa fi hala wahida. Denn إذا كانت المرأة ما تعرف تصلي ويريد الإنسان يعلمها أو طفل تريد تعلمه فيصلي معك كم مرة حتى تعلمه فلا بأس بهذا. ولكن ما اتخذ عادة وحتى يتعلم ثم خلاص. Außer in einem Fall zum Beispiel, dass die Frau das Gebet nicht kann und die führt das nicht richtig, oder dass man mit einem Kind betet, damit das Kind das Gebet lernt, da könnte man das machen. Aber nicht regelmäßig. Nicht, dass man immer das Gleiche macht. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Na, so viel zu alt, tafaddal. Oder ana as'alkum. تتحكيني زيش إمام المسلمين العام، إمام المسلمين العام يعني الخليفة يجب أن يكون من قريش، لأنه الأمر في قريش. أما واختلف أهل العلم في هذا، ولكن الصحيح أن يكون من قريش. طبيعي طبيعي. الله يهديك. شو عثمان؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه طبيعي. هلا أنت خليك من اليوم. نسأل الله السلامة على كل. أخذوا فتوى من المفتي آنذاك وعملوا منه. ذاك اللي بقول ذاك دا زولت ده إمام شو زاكن من أهل البيت زين من فاميلا من بوفيدن يعني. Der Bruder will mich jetzt so ein bisschen ärgern, dass ich über die Schia ein bisschen spreche, aber ich will jetzt über die Schia nicht sprechen. Ich habe keine Zeit dafür. Aber der Imam von Muslimin, der Khalif von Muslimin, sollte schon von Mekka sein, sollte ein Qarashi sein. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Der sagt, ja, was ist mit den Türken? Es gab damals von den Türken, die man ihnen gesagt hat, ja, Doch sie sind sozusagen von Quraysh und die stammen von, schon von Quraysh. Allahu ala barakallahu fikum, ob das stimmt oder nicht. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Heutzutage und früher auch gab es Leute, die die Religion für Vermögen und für Geld sozusagen geändert haben und verfälscht haben. Und es gab damals bei den Osmanen, sozusagen Osmaniten oder Türken damals, es gab einen Mufti, der ihnen alles gegeben hat, was sie wollten. Das heißt, der Sultan konnte was sagen und der bekam, heute auch gibt es das Gleiche. In manchen Ländern Fatwa bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Da kommen wir inshallah zu Ende. Und ich sage den Brüdern und Schwestern im Internet, die zu unserem Seminar gekommen sind, zu Eisenberg. Wer war von euch in Eisenberg? Und der hat sich über Internet sozusagen angemeldet. Die Brüder und Schwestern, die im Eisenberg bekommen haben, manche von ihnen bekommen jetzt Briefe von, die wollen als Zeugen vernommen werden. Und manche Leute bekommen Angst davon. Keine Angst. Keine Angst. Und seid barakallahu fikum tapfer und auf dem richtigen Weg. Wir brauchen nicht zu verstecken. Aber meine Empfehlung an meine Brüder und Schwestern, dass sie vom Recht, von ihrem Recht Gebrauch machen. Und es gibt eine Sache hier in Deutschland, das heißt Aussage verweigern. Warum sage ich das schon? Weil, barakallahu fikum, weil es schon eine versteckte Botschaft dabei ist. Und es gibt auch noch eine Sache, die wichtig ist, und zwar, es gibt eine versteckte Absicht. Das heißt, die Sache ist nicht sauber, das läuft nicht sauber. Ja? Man will uns was in den Mund verdrehen oder was in den Mund legen, was wir nicht gesagt haben. Zum Beispiel, ein Bruder wurde gefragt, haben die Leute euch gesagt, man muss die Leute, die nicht beten, töten. Da hat der Bruder gesagt, nein, man hat sowas nicht erzählt. Da hat er gesagt, ja, mit anderen Wörtern aber. Der Bruder hat gesagt, ich habe ihnen gesagt, das war nicht. Da hat er gesagt, doch, doch, mit anderen Wörtern. Das heißt, sie wollen die gleiche sozusagen Geheimdienstmethoden und Verhörmethoden wie in Diktatorländern. Und weil Iyadu Billah wie in Zimbabwe geworden, Mugabe, oder ich denke, als ob ich in einem sozusagen Diktatorland lebe, wo die Geheimdienst alles machen. Gestapo, Stasi-Methoden sind das. Wenn ein junger Mann, der 15 Jahre alt ist, man holt ihn und sagt einem, ja, was sagst du zu Takfir? Was sagst du zu Takfir? Oder was sagst du zum Thema Dschihad und sowas? Und der Junge hat mit solchen Themen überhaupt nichts zu tun. Und wir haben immer gesagt, wir wollen in diesem Land keine Gewalt. Wir wollen hier im Frieden leben. Wir sind hier verpflichtet, sozusagen uns an die Ordnung zu halten. Wir wollen niemals kriminell werden. Und wir rufen, wir sind Leute, die gegen Kriminalität sind. Aber das gefällt manchen nicht, dass die Zahl der Muslime sich ständig erhöht, dass die Muslime mehr werden und dass die Muslime zum richtigen Weg des Islam finden, dass sie den Islam praktizieren. Und das ist die ganze Aktion. Und wenn ihr noch eine Bestätigung haben wollt, es gibt Staatsschützer, die Journalisten E-Mails geschickt haben und die haben ihnen was in einen Briefkasten gesteckt, damit sie über uns schlecht schreiben. Und damit sie uns sozusagen als Horror-Terror machen, ja? Terror-Horror. Machen, damit die Leute Angst bekommen. Deshalb sage ich an Brüder und Schwestern, das ist unser Recht in diesem Land. Man sagt, wir haben Demokratie und Demokratie heißt, wir Streit und wir können unsere Meinung sagen. Ich empfehle euch, meine Empfehlung wäre, und das ist gesetzlich, sagt nicht aus, weil sie eure Wörter verdrehen und dann am Ende, man ist Zeuge, aber am Ende wird man sozusagen zu Beschuldigter. Und das hat man mit mir schon gemacht einmal. Da hat man mich als Zeuge vorgeladen und da hat man auf den Tisch geschlagen und da hat man mich bedroht und am Ende hat man das Zeuge, der hat gesagt, doch, doch, Zeuge. Jag avpassar barakallahu fikum. Erstmal keine Angst, das ist eine Angstaktion. Damit unsere Brüder und Schwestern Angst haben, wenn wir später sozusagen ein Seminar machen, wir werden Ende August ein Seminar haben vor Ramadan, damit die Leute nicht mehr kommen. Eins. Zweitens, das fängt an jetzt mit diesen Aktionen. Hier einen Vortrag absagen, hier eine Vorlesung absagen, hier einen Unterricht absagen und sowas. Was will man von uns? Wissen wir nicht. Man weiß genau, dass wir gegen Terror sind. Man weiß genau, dass wir gegen Kriminalität sind. Man weiß genau, dass wir nicht Schlechtes hier wollen. Wir wollen hier im Frieden leben. Wir wollen unsere Religion pflegen. Deutlicher können wir uns nicht mehr ausdrücken. Aber was wollen diese Leute von uns? Die wollen unbedingt beweisen, dass wir etwas anderes wollen. Warum? Weil wir Bärte tragen und weil unsere Schwestern sozusagen sich bedecken, weil wir den richtigen Islam haben wollen und weil wir den Islam praktizieren wollen und die wollen das nicht. Es gibt manche, die Anti-Islam sind, die Islam-Hasser sind und die sitzen in bestimmten Behörden oder die sind bestimmte Politiker, die wollen sozusagen Stimmung machen, damit man den Islam bekämpft. Und das sagen sie öffentlich auch. Ein Politiker aus CSU hat so öffentlich gesagt, ich muss Zustimmung machen gegen den Islam. Wir möchten den Islam in diesem Land bekämpfen. Und noch dazu, einer von CSU, der wollte fliegen, als man ihm Probleme gemacht hat, der hat angerufen, der hat gesagt, Allahu Akbar, ich zünde Bombe. Im Namen der Muslime hat er angerufen beim Flughafen und er wollte sozusagen sich als Muslim machen, der eine Bombe zündet. Und das ist jetzt bekannt geworden. Und andere, noch total andere Dinge, die keine Angst haben. Das ist unsere Religion. Und wir stehen zum Islam. Der Islam ist die Wahrheit. Der Islam ist die Wahrheit. Unsere Religion ist die Wahrheit. Koste, was es wolle. Und wenn man, ich habe einen Sheikh, einen großen Sheikh, einen großen Alim gefragt, wenn man von uns verlangt, dass wir sagen, unsere Religion ist nicht die Wahrheit, dass die Leute den Islam verlassen dürfen und dass die Frauen, sozusagen die muslimischen Frauen, das Hijab nicht mehr Pflicht ist, wenn man von uns das verlangt und man bedroht uns, Moscheen zum Beispiel zuzumachen, uns ins Gefängnis zu schicken, was sollen wir machen? Der hat gesagt, du sollst auf dem richtigen Weg bleiben, koste was ich wolle, was es wolle. Wir werden niemals unsere Religion verfälschen oder wir werden niemals untreu sein gegenüber Allah, weil wir am Ende in die Hölle kommen, wenn wir die Religion verfälschen. Wir wollen nicht die Geschichte wiederholen, was die anderen gemacht haben. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum, und empfehlt den anderen Brüdern. Viele gehen, sagen, ja, ich habe nichts zu verbergen, ich habe keine Angst. Natürlich, du hast keine Angst und wir haben nichts zu verbergen. Und natürlich, wir haben nichts Schlechtes getan, aber diese Leute nutzen das aus mit Methoden, die du nicht kennst. Ein Bruder wurde gefragt, wie war das, als du im Unterricht von Sheikh So und Sheikh So warst? Der hat gesagt, der redet so schön. Der redet so schön. Ich fühlte mich so wohl, als ich das gehört habe. Das ist so gut, was er gesagt hat. Der Bruder sagte mir, schau mal, wie ich dich gelobt habe. Der arme Bruder. Die haben im Bericht geschrieben, und das ist der Beweis der Radikalisierung. Allahu Akbar. Ja, weil der sagt, der Sheikh ist gut und der Sheikh hat Wissen und der Sheikh sagt, redet schön. Der sagt, ja, schau mal, Radikalisierung. Der kann jetzt ihm was sagen, habe ich euch gesagt. Und Barakallahu Fikum trägt das bei an unsere Brüder. 400 Leute haben wir im Seminar gehabt. Das wird man will 400 Leute vernehmen. Am Ende macht man daraus eine Story und am Ende nicht ohne meine Tochter. Wallahu ta'ala ala wa ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Falls wir uns morgen treffen, dann okay. Falls nicht, dann treffen wir uns inshallah in einem Monat wieder. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa بركاته روح بس ابو الدحداح ده زياد اوكي ده machst du ein bisschen weiter vielleicht in 20 Minuten 25 Minuten komme ich rein vielleicht ja. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.